12 Jahre war Manasse alt, als er König ward, und 55 Jahre regierte er zu Jerusalem. Und er sät, was Jahwe missfiel, und ahmte die Gräuel der Völker nach, die Jahwe vor den Israeliten ausgetrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zertrümmert hatte, errichtete Altäre für die Bale, fertigte Ascheren an und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Solche Altäre erbaute er im Tempel Jahwes, von welchem doch Jahwe gesagt hatte, zu Jerusalem soll allezeit mein Name wohnen. Auch erbaute er in den beiden Vorhöfen des Tempels Jahwes Altäre für das ganze Heer des Himmels. Er ließ seine Söhne im Tale Ben-Hinnom durchs Feuer gehen, trieb Zauberei, Wahrsagerei und geheime Künste, bestellte Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Er hat vieles getan, was Jahwe missfiel, um ihn zum Zorne zu reizen. Und er stellte das geschnitzte Standbild, das er angefertigt hatte, in den Tempel Gottes, von welchem Gott zu David und zu dessen Sohne Salomo gesagt hatte, diesen Tempel und Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich zum Sitze meines Namens machen für ewige Zeiten. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr von dem Boden entfernen, den ich euren Vätern verliehen habe, vorausgesetzt, dass sie darauf bedacht sind, alles das zu tun, was ich ihnen geboten habe, nämlich ganz nach dem Gesetz und den Satzungen und Ordnungen, die durch Mose gegeben worden sind. Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner Jerusalems dazu, Böses zu tun, schlimmer als die Völker, die Jahwe vor den Israeliten vertilgt hatte. Und Jahwe redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ Jahwe Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen, die fingen Manasse mit Haken, fesselten ihn mit Ketten und führten ihn nach Babel. Als er nun in der Bedrängnis war, suchte er Jahwe, seinen Gott, zu begütigen und demütigte sich tief vor dem Gotte seiner Väter. Als er nun zu ihm betete, ließ er sich von ihm erbitten. Er erhörte sein Flehen und brachte ihn zurück nach Jerusalem in sein Königtum. Da erkannte Manasse, dass Jahwe der wahre Gott sei. Danach aber baute er eine äußere Mauer an der Stadt Davids, westwärts nach der Quelle Gihon zu im Tale und bis da, wo es ins Fischtor hineingeht, zog sie um den Offel und machte sie überaus hoch. Auch legte er Heeresoberste in alle festen Städte in Juda. Sodann schaffte er die ausländischen Götter und das Standbild aus dem Tempel Gottes hinweg, sowie alle die Altäre, die er auf dem Berge des Tempels Jahwes und zu Jerusalem errichtet hatte, und warf sie hinaus vor die Stadt. Den Altar Jahwes aber stellte er wieder her und opferte auf ihm Heils- und Dankopfer, und er befahl den Judäern, Jahwe, dem Gott Israels, zu dienen. Aber das Volk opferte noch immer auf den Höhen, jedoch nur Jahwe, ihrem Gott. Die übrige Geschichte Manasses aber und sein Gebet zu seinem Gott und die Worte der Schauer, die im Namen Jahwes, des Gottes Israels, zu ihm redeten, die stehen in der Geschichte der Könige von Israel. Sein Gebet aber und wie er erhört wurde, und alle seine Sünde und Untreue und die Orte, an denen er Opferhöhen errichtete und die Ascheren und Schnitzbilder aufstellte, bevor er sich demütigte, das alles findet sich aufgezeichnet in der Geschichte der Seher. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in seinem Hause. Und sein Sohn Amon ward König an seiner Stadt. 22 Jahre war Amon alt, als er König ward, und 2 Jahre regierte er zu Jerusalem. Und er sät, was Jahwe missfiel, gleich wie sein Vater Manasse getan hatte. Allen den Schnitzbildern, die sein Vater Manasse angefertigt hatte, brachte Amon viele Opfer und diente ihnen. Aber er demütigte sich nicht vor Jahwe, wie sich sein Vater gedemütigt hatte, sondern er, Amon, lud große Verschuldung auf sich. Und seine Diener verschworen sich wider ihn und töteten ihn in seinem Palaste. Die Landbevölkerung aber erschlug alle, die sich wieder den König Amon verschworen hatten, sodann machte die Landbevölkerung seinen Sohn Josia an seiner Stadt zum Könige.